Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Der Stern hat gestern eine ziemlich, ja, ich will es mal nicht sagen seltsam, aber doch sehr umstrittene Umfrage veröffentlicht. Eine Umfrage des Meinungsinstituts Forsa. Um diese Umfrage gab es eine Menge Ärger. Es gab sogar einen eigenen Hashtag dazu bei Twitter. Hashtag Forsa-Fragen. Gestern auf Platz 1 der Trending Topics da. Und darüber müssen wir reden. Mit Martina Schulte, die sich diesen ganzen Hashtag und die Umfrage dahinter genauer angeguckt hat. Martina, was war denn da los beim Stern? Was ist das für eine Umfrage? Also diese Umfrage, die zeigt angeblich, wie zufrieden die Deutschen mit der Krisenmanagerin Merkel sind. 66% der Unionsanhänger sind demnach zufrieden. Selbst knapp über die Hälfte der linken Sympathisanten würden in der Griechenland-Frage Merkel wählen. Spitzenreiter bei Mutti umarmen seien aber, so heißt es in dem Artikel, die Grünen-Anhänger. 3/4 von ihnen sagen Daumen hoch für Angie, tolle Meldung. Die der Stern dann auch gleich mal rausgetwittert hat. Sternblitzumfrage, wie die Wähler der Grünen auf die Krisenmanagerin Merkel stehen. Ich nehme mal an, die Oppositionsparteien waren nicht amüsiert, als sie das gelesen haben. Nee, die fanden das auch irgendwie seltsam. Und der Grünen-Politiker Andreas Kappler, der hat dann auch mal nachgefragt und hat mal Richtung Stern getwittert. Sag mal, veröffentlicht ihr auch mal die exakte Fragestellung zu dieser Griechenland-Umfrage? Und Wolf Döttichem, das ist der Stern-Ressortleiter Politik und Wirtschaft, der antwortete auch brav, gefragt war, ob sich Merkel mit der Linie Hilfsprogramm gegen strenge Auflagen in alles in allem richtig verhalten hat oder ob sie die Griechen zu einem Ausstieg aus dem Euro hätte zwingen sollen. Also entweder sie hat sich richtig verhalten oder es wäre besser gewesen, sie hätte einen Grexit befürwortet. Aber es fehlt doch eine Antwortoption. Sowas wie, nö, ich bin nicht einverstanden damit, wie sie sich verhalten hat, aber Grexit will ich auch nicht. Also sowas dazwischen. Ja, das fehlt war total. Leider nicht dabei und das fanden halt eben auch Menschen in diesem Internet komisch, unter anderem eben auch Stefan Niggemeier, der twitterte gleich mal zurück. Also die Alternativen, zwischen denen die Befragten wählen können, seien laut Stern.de entweder gut gemacht Merkel oder der Grexit. Genau. Das heißt zum Beispiel auch ich, als jetzt eher mal Kritikerin der Merkel-Politik, die findet, dass sie da irgendwie eigentlich zu hart aufgetreten ist. Ich hätte bei dieser Frage eigentlich zustimmen müssen, weil ich natürlich keinen Grexit will. Ne? Und das Problem ist aber, dass diese schiefe Fragestellung natürlich bei der Berichterstattung über die Umfrage total unter den Tisch gefallen ist. Und das wurde halt eben nicht nur vom Stern so berichtet, sondern halt dann auch von anderen Medien übernommen. Ne? Spiegel, Frankfurter Rundschau, Morgenpost habe ich gesehen. Und übrig blieb eigentlich nur, alle finden Merkel super, hat einen tollen Job gemacht. Also total verfälschte Umfrage, total verfälschtes Ergebnis und schön weitergetratscht. Hat auch bei Twitter ja für einige Irritationen gesorgt und einiges an schönen Nachahmeraktionen. Hm? Genau, und hat auch eben ein eigenes Meme bekommen, Forsa-Fragen. Du hast es ja schon gesagt, gestern auf Platz 1 der Trending Topic. Und das ist halt eben so entstanden, dass eben Jan-Philipp Albrecht von den Grünen halt im Stil der Forsa-Fragen folgende Formulierung rausgetwittert hat. Er hat mich hier getwittert, finden Sie, Angela Merkel leistet gute Arbeit oder sollten wir alle den ganzen Tag Brennpunkt mit Sigmund Gottlieb schauen müssen. Und das war eben die Geburtsstunde des Hashtags Forsa-Fragen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel, würden Sie Angela Merkel erneut zur Bundeskanzlerin wählen oder soll Daniela Katzenberger den Job übernehmen? Oder denken Sie, Angela Merkel macht einen guten Job oder soll dieses süße Kätzchen sterben? Oder auch noch ganz nett, sollte der Chef von Forsa in die Anfängervorlesung empirische Sozialforschung mit Narrenkappe in der Ecke stehen oder 42? Der hat nämlich trotz der Kritik an der Formulierung, hat er also diese Umfrage im Stern verteidigt, hat gesagt, sein Institut sei nicht manipulativ, Forsa würde keine Zahlen erfinden und Kritiker wie Niggemeier gingen mit ideologischen Scheuklappen durch die Welt. Jawohl. Da haben wir es mal wieder. Kann man von Forsa und Stern vielleicht auch behaupten, aber das ist noch eine andere Frage. Guckt es euch an, Forsa-Fragen bei Twitter, gibt es sehr schöne Memes zu, hat uns Martina berichtet. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?